deinem Rapper zu gehen. Das hier ist Mentalität, denn wir sind SHW. Und glaub mir, kein deutscher Rapper will noch Stress mit dem Team. Denn wir sind SNRGs mit einer Ghetto von B. Wir sind BA Sports, K zu dem Rebel. Schau in meine Augen, sieh den Pain in der Fresse. Ihr wisst Bescheid, ich spiel das Game Heavy Metal. Wir sind SHW. Ich ficke deine Hebamme, Ebenezer Kim, und führ mich in dem Land auf, so wie ein Aborigine. Geld und Ruhm, das sind meine Wissenschaften. Ich bin ein Assi, mach mit deiner Mami Kissenschlachten. Doch den Scheißdreck hier mach ich nicht des Ruhmes Willen. Mein Leben wurde mit Scarface und Pate schon genug verfilmt. Tight Rebel, wer will mich am Mike battlen? Schwanz lang, rau, Stimme so wie Bryan Adams. Und psychisch bekloppt, so wie Eminem. Ich zwinge Paddy von der Kelly-Fan zum Bellydance. Und manche finden meine Art viel zu heftig. Doch dafür werde ich strafrechtlich vom Vater geknechtet. Links rein, rechts raus, manchmal labern Peter Käse. Ich bin Kode, meine Füße riechen nach Peter Käse. Rap Rebel, ich bin einzigartig, keine Frage, denn bald kommen meine Tage. Yeah. Wir sind weg, um deinen Rapper zu gehen. Das hier ist Mentalität, denn wir sind SHW. Und glaub mir, kein deutscher Rapper will noch Stress mit dem Team. Denn wir sind SNRGs mit einer Ghetto von B. Wir sind BA Sports, K zu dem Rebel. Schau in meine Augen, sieh den Pain in der Fresse. Ihr wisst Bescheid, ich spiel das Game Heavy Metal. Wir sind SHW.